Ich fiel im Osten und ich in Flandern. Ich versank vor Falkland mit all den anderen. Ich verbrannte im zerschossenen Tank, der mitten im Polygon weit versank. Ich stürze über der Tempe ab. In Rumänien liegt mein Bruders Grab. Ich blieb in Stalingrad und in den Ardennen. Ist mein Vaters Leben. Leben zerronnen, mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Deutschland hieß unser letzter Schwur. Tod uns heiß in den Herzen fuhr. Und ob wir zersprengt und ob wir zerrieben, wir sind noch im Grab treu, treu hier geblieben. Mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Unsere Seelen gebrannt, der Scham um unser Vaterland. Heute wissen wir wieder nach dunklen Jahren, dass wir für Deutschland gefallen waren. Mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Und unsere Gesichter zerstört und zerrissen. Sie sind verklärt vom Dampf und Gewissen. Deutschland, für das wir das Letzte geben. Darf ich wieder wählen, darf wieder leben. Mit Todesbereitschaft für das Land. Mit Ehrenkameradschaft, die uns verband. Mit Todesbereitschaft für das Land. Mit Ehrenkameradschaft. Verband mit Todesbereitschaft für das Land, mit Ehrenkameradschaft, die uns verband.